gehen ab, Alter. Hier alles klar, oder was? Schwer. Will mal machen, Alter. Ganz krass im Lied, oder was? Okay, wo ist? Hier hat der Mikro, okay. Holen wir mal. 1, 2. Probier mal diese Tüte, na schmeckt die nicht gut. Knallt krass im Kopf und hebt dir den Hut. Nimm noch einen Zug und merk wieder Rauch. Mach dir ein schönes Gefühl in den Bauch. Denk nicht an die Freundin oder an deinen Job. Schau mir nur zu, wie ich an der Bon hier rob. Der Flash ist so krass von dem schönen Gras. Ist doch was für dich, dieser Brocken Haschisch. Hey, ich mag die Drogen und die Drogen mögen mich. Wir singen dieses Lied deshalb nur für dich. Schau in diese Beutel und such dir was raus. Ich mache mit dir gern einen fairen Preis aus. Ich mag die Drogen und die Drogen mögen mich. Wir singen dieses Lied deshalb nur für dich. Du bist nicht mein Kunde und ich bin nicht dein Dealer. In diesem krassen Spiel sind wir alle nur Spieler. Erst gehen ab. Oberkrass Studio hier. Wollen wir mal. Okay, hier, ab jetzt hier. Siehst du diese Pille, diese überaus runde? Yeah. Lass die mal wirken und wart mal eine Stunde. Dann umarmst du fremde Leute und hüpfst wild umher. Tanzt wie der Teufel und hast keinen Hunger mehr. Kriegst riesen Pupillen und paranoiden Wahn. Willst du noch mehr? Ich biet dir noch Pep an. Dann gehst du so ab, das gehört was verboten. Speed und Ecstasy machen dich zum Vollidioten. Hey, ich mag die Drogen und die Drogen mögen mich. Wir singen dieses Lied deshalb nur für dich. Schau in diesen Beutel und such dir was raus. Ich mache mit dir gern einen fairen Preis aus. Ich mag die Drogen und die Drogen mögen mich. Wir singen dieses Lied deshalb nur für dich. Du bist nicht mein Kunde und ich bin nicht dein Dealer. In diesem krassen Spiel sind wir alle nur Spieler. Wo ist das Mikro? Okay, halt's Maul. Wollen wir mal. Schau mal diese Line, schau mal genau hin. Weißt du, Pisser, was das ist? Das ist Kokain. Willst du ganz oben kämpfen und brauchst dicken Fame? Musst du dir nur Konstantin Wecker ansehen? Der Mann hat's geschafft, der hat es echt drauf. Ich hab aber gehört, der hört jetzt damit auf. Ist wohl nicht sein Ding, meins aber immer. Ich denk, ich bestell mir gleich ein paar Nutten aufs Zimmer. Hey, ich mag die Drogen und die Drogen mögen mich. Wir singen dieses Lied deshalb nur für dich. Schau in diesen Beutel und such dir was raus. Ich mache mit dir gern einen fairen Preis aus. Hey, ich mag die Drogen und die Drogen mögen mich. Wir singen dieses Lied deshalb nur für dich. Du bist nicht mein Kunde und ich bin nicht dein Dealer. In diesem krassen Spiel sind wir alle nur Spieler. Guten Tag, ich bin woran? Hehe, Mikro, ja, ja. Hehe. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich mich langsam ins Irrenhaus steuere. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding von Bergetal. Hab vergessen, wer ich bin. Seht, ich probierte den heiligen Saft. Hörte, das gibt Kraft, bis man alles verkraft. Fraß meine Portion und ich merke schon, ich war kein Mensch, sondern eine halbe Portion. Ich mag die Drogen und die Drogen mögen mich. Wir singen dieses Lied deshalb nur für dich. Schau in diesen Beutel und such dir was raus. Ich mache mit dir gern einen fairen Preis aus. Ich mag die Drogen und die Drogen mögen mich. Wir singen dieses Lied deshalb nur für dich. Du bist nicht mein Kunde und ich bin nicht dein Dealer. In diesem krassen Spiel sind wir alle nur Spieler. Hui. Moment, also. Ich weiß nicht, also. Hui.